Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die aktualisierte Bewertung der Bonität liegt nun nicht mehr bei Doppel-A-, sondern bei A+ mit stabilem Ausblick. Zur Begründung verwies Fitch auf die steigende Schuldenlast des Landes. Diese lag 2024 bei knapp 114% des Bruttoinlandsproduktes. Ausdrücklich weist Fitch auch auf die politische Lage hin. So belege die Niederlage der bisherigen Regierung von Premierminister Bayrou bei der Vertrauensfrage die Zersplitterung und Polarisierung der Innenpolitik. Diese Instabilität lasse es fraglich erscheinen, ob das Haushaltsdefizit bis 2029 tatsächlich auf 3% der Wirtschaftsleistung gesenkt werde. Frankreichs neuer Premierminister Le Cornu bemüht sich inzwischen um einen Kompromiss zwischen den zerstrittenen politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen. Die 3 neuen Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht sollen am 25. September vom Bundestag gewählt werden. Eine Sprecherin der Unionsfraktion bestätigte einen Bericht des Handelsblatts. 3 Tage zuvor entscheidet der Wahlausschuss des Bundestags über die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger. Die Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nimmt den Platz von Frauke Brosius-Gersdorf ein, die ihre Bewerbung zurückgezogen hatte, nachdem ihr Teile der Unionsfraktion die Unterstützung verwehrt hatten. Die anderen beiden Kandidaten sind die ebenfalls von der SPD nominierte Professorin Ann-Kathrin Kaufhold und der von der Union vorgeschlagene Richter Günther Spinner. Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die schwarz-rote Koalition ist dazu auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Als Reaktion auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum stärkt die NATO ihre Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Rütte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Grinkewitsch, mit. Beide kündigten eine Operation mit dem Namen Eastern Sentry an, auf Deutsch Wächter des Ostens. Der Militäreinsatz werde eine Reihe von Ressourcen aus Ländern wie Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien umfassen und beginne in den kommenden Tagen, so Rütte. Nach dem Schusswaffenattentat auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk im Bundesstaat Utah ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Der 22-Jährige steht unter Verdacht, Kirk ermordet, gegen das Waffenrecht verstoßen und die Justiz behindert zu haben, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Zuvor hatte Utahs Gouverneur Cox die Festnahme des Mannes bekannt gegeben. Seinen Presseauftritt nutzte Cox für einen eindringlichen Appell an die Amerikaner. Er betonte, auf Gewalt und Hass dürften nicht noch mehr Gewalt und Hass folgen, sonst könne immer eine Seite mit dem Finger auf die andere Seite zeigen. Man müsse einen Ausweg finden, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Kirk war am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung an der Utah Valley University in Orem erschossen worden. Der Trump-Unterstützer galt als einflussreiche Größe unter jungen Republikanern. Die US-Umweltschutzbehörde EPA will für rund 8000 große Unternehmen die Meldepflicht für Treibhausgasemissionen abschaffen. In einer Erklärung heißt es, man schlage ein Ende des so wörtlich aufwendigen und kostspieligen Programms vor. EPA-Chef Sarlin betonte, die Erhebung der Daten sei reine Bürokratie und trage nichts zur Verbesserung der Luftqualität bei. Der Vorschlag geht auf ein Dekret von Präsident Trump zurück. Dieses zielt darauf ab, Hürden für die Energiegewinnung, insbesondere aus fossilen Brennstoffen, zu beseitigen. Sollte der Vorschlag der Umweltschutzbehörde umgesetzt werden, würden die seit 2010 geltenden Meldepflichten für die meisten großen Anlagen wie Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlkonzerne entfallen. Eine Sprecherin der Union of Concerned Scientists, eine Interessenvereinigung von Wissenschaftlern, sagte der Nachrichtenagentur AFP, wenn man nicht wisse, was ein Unternehmen tue, könne man es auch nicht zur Verantwortung ziehen.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr die Nachrichten. Die USA haben sich nach dem Eindringen russischer Drohnen in polnischen Luftraum in aller Deutlichkeit zur NATO bekannt. Die amtierende UNO-Botschafterin Shea sagte in einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, man werde jeden Zentimeter des NATO-Gebietes verteidigen. Angesichts der, Zitat, alarmierenden Verletzung des Luftraums stehe man fest an der Seite der Verbündeten. Die britische UNO-Botschafterin Woodward sprach von einer Eskalationsstrategie Russlands, die das wahre Gesicht von Präsident Putin zeige. Der russische UNO-Botschafter Nebenzia wies die Vorwürfe erneut zurück und erklärte, man habe nicht Polen im Visier gehabt, sondern die Ukraine. Er wiederholte die russische Darstellung, nach der die bei diesen Angriffen verwendeten Drohnen nicht die Reichweite besäßen, Polen zu erreichen. Der Vertreter Chinas appellierte an alle Beteiligten, Ruhe zu bewahren und sich um Deeskalation zu bemühen. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabgestuft. Die aktualisierte Bewertung der Bonität liegt nun nicht mehr bei AA-, sondern bei A+ mit stabilem Ausblick. Zur Begründung verwies Fitch auf die steigende Schuldenlast des Landes. Diese lag 2024 bei knapp 114% des Bruttoinlandsproduktes. Ausdrücklich weist Fitch auch auf die politische Lage hin. So belege die Niederlage der bisherigen Regierung von Premierminister Bayrou bei der Vertrauensfrage die Zersplitterung und Polarisierung der Innenpolitik. Diese Instabilität lasse es fraglich erscheinen, ob das Haushaltsdefizit bis 2029 tatsächlich auf 3% der Wirtschaftsleistung gesenkt werde. Frankreichs neuer Premierminister Le Cornu bemüht sich inzwischen um einen Kompromiss zwischen den zerstrittenen politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, hat eine baldige Abkehr vom geplanten Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 in Aussicht gestellt. Der CSU-Politiker sagte der Welt am Sonntag, er verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner aus. Dafür kämpfe man in Brüssel schon lange und im Herbst werde man liefern. Weber betonte, er halte am Ziel der Klimaneutralität fest, der Weg dorthin müsse aber offen bleiben. Die EU-Kommission erklärte, man werde das geplante Verbot so schnell wie möglich überprüfen. Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte nach einem Treffen mit Branchenvertretern mit, sie habe die Bedenken der Industrie gehört. Zitat, wir werden Dekarbonisierung und Technologieoffenheit miteinander verbinden. Audi-Chef Döllner hält die Debatte dagegen für wenig hilfreich. Er sagte, er kenne keine bessere Technik als das Elektroauto, um bei der CO2-Reduzierung voranzukommen. Die 3 neuen Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht sollen am 25. September vom Bundestag gewählt werden. Eine Sprecherin der Unionsfraktion bestätigte einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts. 3 Tage zuvor entscheidet der Wahlausschuss des Bundestags über die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger. Die Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nimmt den Platz von Frauke Brosius-Gersdorf ein, die ihre Bewerbung zurückgezogen hatte, nachdem ihr Teile der Unionsfraktion die Unterstützung verwehrt hatten. Die anderen beiden Kandidaten sind die ebenfalls von der SPD nominierte Professorin Ann-Kathrin Kaufhold und der von der Union vorgeschlagene Richter Günther Spinner. Bei der Abstimmung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die schwarz-rote Koalition ist dazu auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Generalbundesanwalt Rommel steht der Forderung der schwarz-roten Koalition nach einer Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung offen gegenüber. Rommel sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es scheine ihm sinnvoll, wenigstens IP-Adressen bei den Anbietern zwischenzuspeichern, um in Fällen schwerster Straftaten darauf zurückgreifen zu können. Insbesondere bei terroristischen Taten müsse geklärt werden, mit wem die Betroffenen zuvor kommuniziert hätten. Das